Today we're going to continue with our series on the fatherhood of God. Also heute wollen wir fortfahren mit unserer Serie über die Vaterschaft Gottes. And the healing of the orphan heart. Und über die Heilung des Herzens eines Waisenkindes. And today, this message has meant very, very much to me over the years. Also diese Botschaft hat wirklich sehr viel bedeutet für mich über all die Jahre. And has made the difference in situations that were very difficult. Und hat auch einen Unterschied ausgemacht in schwierigen Situationen. When I was 18, when I was 20, when I was 22. Als ich 18 war, 20 oder 22. All through the years. All die Jahre hindurch. I've been walking with the Lord 35 years now. Ich gehe jetzt seit 35 Jahren mit dem Herrn durchs Leben. September it will be 36 years. Im September werden 36 Jahre sein. And I want to start this message from John chapter 3. Und ich möchte diese Botschaft beginnen mit Johannes 3. You can just listen. Ihr könnt einfach nur zuhören. Last week we were talking about how Jesus is the exact representation of the Father. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, wie Jesus die absolute Repräsentanz oder Abbildung des Vaters ist. And if we want to know the Father, und wenn wir den Vater kennenlernen we need möchten, to look at the Lord. Müssen wir auf den Herrn schauen. And the natural tendency is to take the image of my earthly father. Und in unserem natürlichen Gesinnung haben wir die Vorstellung, das Bild unseres irdischen Vaters zu nehmen and paste it on my heavenly father. Und das auf unseren himmlischen Vater zu projizieren. But God wants us to take the image of Jesus. Aber Gott möchte, dass wir das Bild von Jesus hernehmen and see him. Und ihn sehen. Because Jesus said, "If you've seen me, you've seen the Father." Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. So in John chapter 3, we have this wonderful verse. Also in Johannes 3 haben wir diesen wunderbaren Vers. Where it says in verse 14, "And Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness." Und zwar im Vers 14, da heißt es, und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte. The Son of Man must be lifted up. Also muss der Sohn des Menschen auch erhöht werden. Now I had encouraged everyone to read the Gospel of John. Ich möchte jeden ermutigen, das Johannesevangelium zu lesen. And to pray, Father, show yourself to me. Und dann zu beten, Vater, bitte zeig dich mir. Through the life of your Son. Durch das Leben deines Sohnes. So as we see Jesus, we see the Father. So dass, wenn wir Jesus sehen, wir den Vater sehen. And this little verse in John 3. Und dieser Vers in Johannes 3. Is a reference to Numbers 21. Bezieht sich auf 4. Mose 21. And I'll read this little story in Numbers 21. Und ich lese nun diese kleine Geschichte aus 4. Mose 21. And it says in verse starting with verse 4. Da heißt im Vers 4 beginnend. And Israel set out from the mountain Hor by the way of the Red Sea. Und sie brachen auf vom Berge Hor des Weges zum Schilfmeer. To go around the land of Edom. Um das Land Edom zu umgehen. And the people became impatient because of the journey. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Wege. This is the nation of Israel in the wilderness. Also hier ist die Nation Israels in der Wüste. Crossed over the Red Sea. Sie durchqueren das Rote Meer. Headed toward the promised land. Sie sind zum verheißenen Land ausgerichtet. It was like an 11-day walk. Ein elftägiger Marsch or so. Oder so in etwa. And they became impatient with the journey. Aber sie wurden ungeduldig auf ihrer Reise. And this is our problem. Und das ist unser Problem. This is one of the biggest problems we face. Das ist eines der größten Probleme, denen wir uns gegenüberstehen. That really enforces the orphan spirit. Das wirklich auch diesen Waisengeist verstärkt oder in the spirit of being an orphan. Also diesen Geist, ein Waise zu sein, ein Waisenkind zu sein. That I don't feel like God's child. Dass ich mich nicht so fühle wie das Kind Gottes. I don't feel like a daughter or a son. Ich fühle mich nicht so wie eine Tochter oder ein Sohn. And I feel detached from God. Und ich fühle mich von Gott losgelöst. I feel very alone in my life. Ich fühle mich sehr allein in meinem Leben. And I feel that this is too long. Und ich denke mir, das ist zu lange. And where's God? Und wo ist Gott? And what is he doing? Und was macht er denn? And I'm getting tired of this. Und das reicht mir schon langsam. What is going on in my life? Also was geht denn da vor in meinem Leben? And I become disoriented. Und ich werde dann desorientiert. And the spirit of being an orphan. Und dieser Geist, ein Waisenkind zu sein, saturates my heart. Das erfüllt mein Herz, es sättigt mein Herz. They became impatient on the journey. Also sie wurden ungeduldig auf ihrer Reise. Now my journey has been 54 years on earth. Nun, ich habe eine 54-jährige Reise hier auf Erden bereits. But 36 years after being born again. nachdem ich also 36 Jahre jetzt schon wiedergeboren bin. And it's been a journey. Und es ist eine Reise. I can look back and I see so many different situations. Ich kann da zurückblicken und ich sehe da so viele verschiedene Situationen. So many different people I've known. So viele verschiedene Menschen, die that ich kennengelernt habe. With, deren Wege sich gekreuzt haben, that we've mit gone different directions, die dann verschiedene Richtungen eingeschlagen living haben, in different places, die in verschiedenen Orten gelebt haben. The journey seems long. Und die Reise scheint lang we zu sein. Become impatient. Und wir werden ungeduldig. The people spoke against God, die Leute haben gegen Gott gemurrt and against Moses. Und gegen Mose. We begin to speak against God, wir fangen an, gegen Gott zu sprechen. And we begin to speak against those who are in leadership. Und wir beginnen auch gegen die zu sprechen, die die Leiterschaft überhaben. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? They've only been there a few days. Sie waren erst einige Tage dort. It's not like they were there 6 months. Es ist nicht so, dass die schon 6 Monate unterwegs waren. It was just in the first week or so. Es war erst die erste Woche oder so. And they're already accusing God, und sie beginnen bereits Gott anzuklagen. Even though they've just experienced this incredible miracle of passing through the Red Sea. Obwohl sie gerade eben erst dieses unglaubliche Wunder erlebt haben, durch das Rote Meer zu ziehen. Did you bring us out here to die? Ich meine, hast du uns da herausgeführt, damit wir da There's sterben? No food, no water. Da gibt's kein Brot, kein Wasser. And we hate this miserable manna. Und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Speise. But it tasted like honey. Aber es hat wie Honig geschmeckt. And God made it very nice. Und Gott hat das sehr gut gemacht. But they hated it. Aber sie haben es gehasst. And then verse 6. Und dann der Vers 6. Brings us to our theme. Da kommen wir zu unserem Thema. The Lord sent fiery serpents. Da sandte Jahwe feurige Schlangen unter das Volk. That means when they bit you, das heißt, wenn die gebissen haben, you got a fever that was so high, dann hast du unglaublich hohes Fieber bekommen. That you would just burn up. Da bist du richtig verbrannt. He sent fiery snakes among them, and they bit the people. Da sandte Jahwe feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das so Volk. So that many of the people of Israel died. Und es starb viel Volk aus Israel. So the people came to Moses and said, "We have sinned." Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen: "Wir haben gesündigt." Because we have spoken against the Lord and you. Dass wir wieder Jahwe und wieder dich geredet haben. Intercede with the Lord, so flehe zu Jahwe, that he may remove the serpents from us. Dass er die Schlangen von uns wegnehme. So here's the theme today. Also das ist unser Thema heute. And this is one of the most important themes that we will ever know. Das ist eines der allerwichtigsten Themen, die wir jemals kennenlernen werden. It is the theme of divine chastisement. Da geht's um die göttliche Züchtigung. That God trains us. Dass Gott uns ausbildet, he chastens us, aber auch züchtigt, as his children, als seine Kinder. And this is a very, very real reality. Und das ist eine ganz reale Wirklichkeit. Now, if we move over, let me just finish this a little bit. Verse 8, Moses made a serpent. Nun Vers 8, und ja, Mose bildete eben die Schlange. And set it on a post. Und hat sie auf diesen Stab getan. And everyone who is bitten, when he looks at it, und jeder, der dann gebissen wurde, wenn er da hinblickte, will be healed. Wurde geheilt. So Moses did this. Also Mose hat dies gemacht. And it says, let me show you a verse in the Amplified Version. Also ich will euch das in der erweiterten Version noch vorlesen. In verse 9. Vers 9. It says this. Da heißt es folgendermaßen. Moses made the serpent of bronze and put it on a pole. Also Mose bildete diese Schlange aus Bronze, aus Erz. And if a serpent had bitten any man, und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange gebissen wurde, when he looked at the serpent of bronze, wenn irgendjemand gebissen wurde von der Schlange, dann, und er schaute auf diese bronzene Schlange, this is what the Amplified said. He looks attentively, expectantly, with a steady and absorbing gaze. Da heißt es eben nun in der erweiterten Version, also wer aufmerksam und wirklich mit Erwartungshaltung auf diese und mit einem ganz aufsaugenden Blick und beständigen Blick hinblickte auf diese Schlange, and this is a picture of der Christ. Blieb am Leben. Und das ist ein Bild von Christus. This is a picture of Jesus Christ crucified. Das ist das Bild von Jesus, wie er gekreuzigt ist. And this is the picture that will change our life. Und das ist das Bild, das auch unser Leben verändert. If we can just slow down, also wenn wir einfach da zur Ruhe kommen können, and attentively, expectantly, und dann wirklich mit Erwartung und aufmerksam, focus on Jesus Christ, uns auf Jesus fokussieren, crucified for us, für uns gekreuzigt, it will heal us. Das wird uns heilen. And the biggest thing that it will heal, und das Allergrößte, was es heilen wird, is our selfish heart. Ist unser selbstsüchtiges Herz. 2. Corinthians chapter 5, 2. Korinther 5, and verse 15. Vers 15. One died for all, einer starb für alle, that we who live, so dass wir, die wir leben, would no longer live for ourselves. Nicht mehr für uns selbst leben. We naturally live for ourselves. Im natürlichen Sinne leben wir für uns selbst. We will always drift that way. Und wir werden uns immer in diese Richtung bewegen. And God will always bring us back. Und Gott wird uns immer wieder da zurückholen. Because he loves us. Weil uns liebt. He wants us to live in fellowship with him. Möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. God loves us as we are. Gott liebt uns so, wie wir sind. But his love will never leave us as we are. Aber seine Liebe wird uns niemals so belassen, wie wir he sind. He loves us as we are. Liebt uns so, wie wir sind. He will not leave us as we are. Aber wird uns nicht so lassen, wie wir he's sind. He's training us. Bildet uns aus. We are naturally selfish. Im natürlichen Sinne sind wir selbstsüchtig. We are naturally unthankful. Und wir sind undankbar im natürlichen Sinne. God Sinn. Wants us to live a selfless, aber Gott möchte, dass wir ein selbstloses, thankful life. Und dankbares Leben leben. And so to bring us there, und uns dorthin zu führen, he chastens us. Züchtigt uns. He deals with us. Also handelt an uns. Far, far, far more actively than we would ever imagine. Und zwar viel, viel aktiver, als wir uns das jemals vorstellen können. When God is silent, so wenn Gott ruhig ist, it is a very loud silence. Dann ist es eine sehr laute Stille. Hey Dad, can I borrow the car? Hey Papa, kann ich mir das Auto ausborgen? Dad? Papa? Dad? Papa? Are you home? Bist du da? I'm right here. Ich bin da. Can I borrow the car? Kann ich mir das Auto ausborgen? Dad? Papa? Dad? Papa? I'm right here. Ich bin da. Silence is a very, very loud answer. Also Stille ist eine sehr, sehr laute Antwort. Now I'm going to go to Hebrews chapter 12. Nun, ich möchte zu Hebräer 12 gehen. This is such a powerful chapter. Das ist solch ein machtvolles Kapitel. If this chapter is not a part of my life, also wenn dieses Kapitel nicht ein Teil in meinem Leben ist, if it's a chapter that I'm not familiar with, also wenn das kein Kapitel ist, das ich kenne, I'm really robbing myself. Dann beraube ich mich da einer Sache. It follows Hebrews 11. Das kommt nach Hebräer 11. It talks about all the heroes of faith. Da ist die Rede von all den Glaubenshelden. And then it goes right into verse 1. Und dann kommt gleich der Vers 1. Therefore, since we have such a great cloud of faith witnesses, da wir nun solch eine Fülle an Zeugen haben, let us set aside every encumbrance, so lass uns doch nun alle Zweifel zur Seite legen, and the sin that so easily entangles us. Noch die Sünde, die uns so leicht umstrickt. What is the sin that so easily entangles us? Welches ist denn die Sünde, die uns da so leicht umstrickt? If you read the scholars, also wenn ihr in den Schriften forscht, and the commentators, und in den Kommentaren, they will point back to Hebrews 11. Dann werden die auf Hebräer 11 zurückweisen. And that sin that so easily entangles us, und diese Sünde, die uns da so leicht umstrickt, is unbelief. Ist der Unglaube. Toward the goodness of God. Und zwar der Unglaube für die Güte Gottes. We get detached. Wir werden da losgelöst von dem in God's goodness, in unserem Glauben von Gottes Güte. Because we are looking at circumstances, weil wir auf die Umstände blicken. And situations that seem to never change. Und Situationen, die niemals sich zu ändern scheinen. And so we get frustrated and tired. Und dann werden wir frustriert und ermüden. We lose our confidence. Wir verlieren unsere Zuversicht. And we drift into an orphan spirit. Und wir bewegen uns hin zu diesem Geist eines Waisenkindes. And we live our life as an orphan. Und wir leben unser Leben wie ein Waise. Wandering through life. Und wandern da durchs Leben. Wondering if God loves us. Und wir fragen uns, ob uns Gott liebt. And then we hear God loves me. Und dann hören wir, Gott liebt dich. And we try to receive it. Und wir versuchen es aufzunehmen. And we say, okay, yes, okay. Wir sagen dann, ja, okay. But for some reason it doesn't take root. Aber irgendwie schlägt das keine Wurzeln. Because we lack today's message. Weil wir diese Botschaft von heute nicht haben. It talks about this great cloud of witnesses. Da ist diese Rede von dieser großen Wolke von Zeugen. And it says, run with endurance. Und da heißt es, lauft mit Ausdauer. The race that is set before you. Und zwar diesen Kampf, der vor uns liegt. And in verse 2, that very, very powerful verse. Und im Vers 2, dieser ganz starke, mächtige Vers. Relating back to Numbers 21. Der sich zurückbezieht auf 4. Mose 21. Fixing your eyes upon Jesus. Also sich mit seinen Augen auf Jesus auszurichten. Fixing your eyes upon Jesus. Auf Jesus hinzublicken, ganz fest. The author and perfecter of faith. Also indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Who for the joy that was set before him, der um der vor ihm liegenden Freude willen, endured the cross, das Kreuz erduldete, despising the shame, und dabei die Schande für nichts achtete, and sat down at the right hand of the throne of God. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. God wants us to inherit a blessing. Gott möchte, dass wir einen Segen erben. He loves us as we are. Er liebt uns so, wie wir sind. He will not leave us as we are. Aber er belässt uns nicht so, wie wir He sind. Wants to prepare us to inherit a blessing. Er möchte uns vorbereiten auf diesen Segen, den now, wir erben in Hebrews sollen. Chapter 5, verse 8, in Hebräer 5, Vers 8 it says that although Jesus was the Son of God, heißt es, dass obwohl Jesus Sohn Gottes war, he learned obedience by the things he suffered. Hat er doch Gehorsam gelernt an den Dingen, die er litt. What a powerful verse. Was für ein unglaublich kräftiger Vers. What an encouragement to us. Und was für eine Ermutigung für uns. That if Jesus being God's son, dass wenn Jesus als Sohn Gottes, 100% man, und zwar hundertprozentiger Mensch, and 100% God, aber auch hundertprozentiger Gott, had to learn obedience. Gehorsam lernen musste. This is faith obedience. Und zwar Gehorsam im Glauben. He had to learn faith obedience. Er musste Glaubensgehorsam lernen. He had to come on this earth. Er musste auf diese Erde kommen. And blindfold himself. Und sich da blind machen sozusagen. In a sense, in gewisser Weise. From his divine powers. Also sich seiner göttlichen Macht. He emptied himself. Ins Leere und emptied himself. Er hat sich da leer gemacht von Philippians diesen Dingen. Chapter 2, he emptied himself. Philippa 2 heißt es so. Er hat sich da von diesen Dingen entsagt. Of his power. Von seiner Macht. Though he still had the power. Obwohl er diese Macht noch hatte. And he lived a life as we live. Und er lebte ein Leben so wie wir es leben. In faith obedience. Im Glaubensgehorsam. And he learned this. Und er hat das gelernt. He didn't know this. Er kannte das nicht. He learned this. Er lernte es. Through the things he suffered. Durch die Dinge, die er litt. And because he walked this life of faith. Und weil er diesen Wandel des Glaubens ging. In Philippians chapter 2. In Philipper 2. God exalted him to the highest place. Hat ihn Gott über alle anderen erhoben. The King of Kings, the Lord of Lords. Zum König der Könige und to zum the glory der of the Father. Zur Herrlichkeit des Vaters. It's what the Father had planned for Jesus. Es ist das, was der Vater für Jesus geplant hatte. To inherit this eternal blessing. Um diesen ewigen Segen zu ererben. And God has the same for us. Und dasselbe hat Gott auch für uns. He wants us to inherit a blessing. Er möchte, dass wir einen Segen ererben. And he's preparing us for this. Und darauf bereitet er uns vor. And he prepares us for this by dealing with us. Und er bereitet uns darauf vor, indem er mit uns handelt. So indem er an he chastens uns us. Also er züchtigt uns. Meaning he trains us as sons. Das heißt, er bildet uns aus wie Söhne. And let's just continue a little bit and then I'll get to it. Verse 3. Also Vers 3. For consider Jesus who endured such hostility by sinners against himself. Also achtet doch auf Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Think about him. Also denkt über ihn nach. So that you will not grow weary and lose heart. Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. So we get tired. Also wir werden müde. And we get discouraged. Und wir verlieren den Mut. I was listening to a motivational speaker this week. Diese Woche habe ich mir einen Motivationssprecher He's the angehört. Austrian world champion for bicycling. Und zwar ist es der österreichische ehemalige Weltmeister im Radfahren. And he said this. Er hat Folgendes gesagt. Work never makes you tired. Also Arbeit macht dich niemals müde. Work energizes you. Die Arbeit, die bringt Energie. Being unhappy makes you tired. unglücklich zu sein, macht dich müde. I thought, wow, that's very, very true. Und ich habe mir gedacht, wow, das I ist wirklich wahr. I can work and work and be energized and just keep going. Also ich kann arbeiten und arbeiten und ich bekomme Energie und ich fahre damit fort. And suddenly, the simplest little incident of somebody gossiping or anything can just sap your energy so quickly. Und plötzlich da kommt irgendetwas auf, jemand der irgendwie eine üble Nachrede tut gegenüber jemand anderen und das zieht dir die Energie raus. When you're unhappy, you lose your energy. Also wenn du unglücklich bist, dann verlierst du diese Energie. And when we lose sight of Christ, und wenn wir Jesus aus dem Blickpunkt we verlieren, become tired, dann werden wir müde. And we become discouraged. Und wir werden entmutigt. And then this orphan spirit comes upon us. Und dann kommt dieser Geist eines Waisenkindes auf uns. Because we feel detached from our Father. Weil wir uns von unserem Vater losgelöst fühlen. But watch what happens. We'll skip to verse 5. Aber schau mal, was dann passiert. Wir gehen zum Vers 5. You have forgotten the exhortation. Ihr habt diese Ermutigung, das Trostwort vergessen. Here it's a verse. It's right there. It's right. Okay. You have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. Also, ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. All right, just focus on that for a moment. Also, achtet einmal auf das. We have forgotten something. Wir haben etwas vergessen. Something's missing from our life. Da fehlt etwas in unserem Leben. So we're tired, we're discouraged. Also sind wir müde und wir sind entmutigt. But we have forgotten something. Aber wir haben etwas vergessen. We have forgotten something that God said to us as sons and daughters. Wir haben etwas vergessen, was Gott zu uns gesagt hat als Söhne und Töchter. And this is what he says. Und zwar folgendes. My son, mein Sohn, do not regard lightly the discipline of the Lord. Achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Nor faint when you are reproved by him. Und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. So two things, there's two responses. Also zwei Antworten gibt's hier, zwei the Dinge. The first one is we get angry. Zunächst einmal, wir werden zornig. We despise it. Also wir verachten etwas. We say, what is going on? Wir sagen, na, was geht denn da is wieder this vor? God? Ist das Gott? I hate this. Well, I don't need this. Na, ich hasse das, das brauche ich auch nicht. We get angry, we get arrogant. Also wir werden zornig und arrogant. The other response is und die andere Antwort more of ignorance. Es ist mehr so eine Ignoranz. Oh, I deserve this. Ah ja, ich verdiene das oh, schon. Oh, here I am again. Ah, da bin ich schon wieder. Oh, I'll never make it. Ah, ich werde es nie schaffen. So one is an ignorant response. Also das eine ist eine ignorante Antwort. And I just let myself be overwhelmed. Und ich lasse es zu, dass ich davon überwältigt werde. And one is an arrogant response. Und das andere ist eine arrogante where Antwort. Where I'm angry at God. Wo ich zornig bin wegen Gott. And one is I feel consumed by God. Und das eine ist so, ich fühle mich da von Gott vereinnahmt. But neither of them are true. Ja, aber beides ist nicht wahr. One is a sense of indifference. Das eine ist dieser Sinn von Gleichgültigkeit. And one is a sense of insecurity. Und das andere ist dieser Sinn von Unsicherheit. Verse 6. And here's the key. Das ist der Schlüssel nun. For those whom the Lord loves. Denn wen der Herr lieb hat, he disciplines. Den züchtigt er. If God loves you, also wenn Gott dich liebt, he will discipline you. Dann wird er dich züchtigen. If he loves you, wenn er dich liebt, we have to be ready to be disciplined. Dann müssen wir bereit sein, diszipliniert zu werden. And this next part. Und dann der folgende Teil. I tried to look under every version of the Bible in the Greek and everywhere. Ich habe versucht, alle Versionen aller Bibel da durchzuschauen, auch im Griechischen. To try to prove this wrong. Um eigentlich zu beweisen, dass das falsch ist. But I can't, it's right there. Aber ich kann es nicht, es I steht einfach Greek, da. I tried to find, it can't be there, but it's there. Ich habe es im Griechischen nachgeschlagen, aber es steht einfach da. He scourges every son he receives. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. He scourges. Also er schlägt ihn. It means he inflicts pain. Das heißt, er gibt ihm Leid zu tragen. God inflicts pain sometimes in our life. Gott bringt manches Mal Schmerz hinein in unser He Leben. He does it to every single one of us. Er macht es bei jedem Einzelnen. He does it by allowing, by giving permission to situations. Also er tut es, indem er die Erlaubnis gibt für gewisse Situationen. He also does it by arranging situations. Er macht es auch, indem er gewisse Situationen arrangiert. And he does this number one. Und macht es zunächst einmal to remove things out of our life. Punkt 1, Dinge aus unserem Leben wegzunehmen. There are certain things that are not going to come out of our life. Da gibt's ein paar Dinge, die nicht aus unserem Leben hervorkommen. Unless God allows pain into our life. Die nicht hervorkommen, außer Gott lässt diesen Schmerz zu. So he either permits it. Also entweder lässt es zu. Sometimes he actually arranges it. Und manches Mal arrangiert diese Sachen auch. Jonah. Der Jonah. Was disobedient to God. War Gott ungehorsam. And Jonah fled from God. Ist vor Gott geflohen. And he got on a ship. Und ist dann auf dieses Schiff. And God was after him. Aber Gott ging ihm nach. And the storm came. Dann kam der Sturm. The ship was going to sink. Das Schiff war dabei zu sinken. And Jonah said, "Throw me overboard." Und Jonah sagte, werft mich hinaus. Because God's after me. Weil Gott geht mir nach. Throw me overboard and the storm will cease. Also schmeißt mich hinaus und dann wird der Sturm aufhören. But they tried everything. They threw all the goods overboard. They tried. Aber die haben alles versucht. Die haben die ganzen Sachen rausgeschmissen und haben alles Mögliche versucht. And they finally threw Jonah overboard. Aber dann haben sie schlussendlich den Jonah hinausgeschmissen. In Jonah chapter 1 verse 17. In Jonah 1 Vers 17. Never forget this verse. Vergesst diesen Vers niemals. God prepared a big fish for Jonah. Gott hat einen großen Fisch für Gott vorbereitet. Ooh, that puts goosebumps down my back. Das lässt mich erschaudern. We don't want to play with sin. Also wir wollen nicht mit der Sünde spielen. We are all sinners. Wir sind alle Sünder. We will all sense the struggle with the sin nature. Also wir werden alle mit dieser Sündennatur kämpfen. Galatians chapter 5 verse 16. Galater 5:16. And verse 17. Und im Vers 17. The flesh is at war with the spirit. Das Fleisch, das kämpft gegen den Geist. Spirit is at war with the flesh. Und der Geist gegen das Fleisch. That's a normal everyday occurrence. Das ist eine ganz normale Sache, die alltäglich stattfindet. But when sin becomes evil. Aber wenn die Sünde dann böse wird, it moves into another category. Und in eine andere Kategorie hineinkommt, hineinwechselt. And it becomes evil when I defend it. Und zwar ist das dann, wenn ich sie verteidige. All of us will sin with our mouth. Weil alle sündigen wir mit unseren Worten. All of us will say things, alle sagen wir Dinge, that we don't wish we had said. Da wünschen wir uns, die hätten wir nie gesagt. All of us will think bad thoughts. Und alle von uns denken schlechte Gedanken. But when we defend it, aber wenn wir das dann verteidigen, it becomes evil. Dann wird es richtig böse. And that's when we begin to depart from the living God. Und da fängt es an, wo wir uns von dem lebendigen Gott entfernen. In Hebrews chapter 3, in Hebräer 3, verse 11 and 12, Vers 11 und 12, it says that beware lest any one of us, da heißt es, achtet darauf, dass nicht irgendjemand von euch, through an unbelieving evil heart, durch ein ungläubiges und böses Herz, depart from the living God, sich vom lebendigen Gott entfernt, an evil heart, ein böses Herz, not a sinful heart, but an evil heart, nicht ein sündiges, aber ein böses Herz. We all need to be honest about our sin. Und wir müssen alle ehrlich sein in Bezug auf unsere Sünde. When we're unkind, wenn wir unfreundlich sind, when we're selfish, wenn wir selbstsüchtig sind, we will see this every day in our life. Jeden Tag sehen wir das in unserem Leben. And that's why we praise the Lord that His mercies are new every morning. Und deshalb preisen wir auch den Herrn, dass seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist. But when you take the step and begin to defend it, aber wenn du dann diesen Schritt tust und das verteidigst, when you defend your gossip, wenn du deine schlechte Worte oder deine üble Nachrede when you defend your slander, oder wenn du deine schlechten Worte, deine Verleumdung verteidigst, when you defend your selfishness, wenn du deine Selbstsucht verteidigst, and your sin, und deine Sünde, and your anger, und deinen Zorn, and everything else in the package, und all das ganze andere da, you are in another category, dann bewegst du dich in einer anderen and Kategorie, and you are setting yourself up for chastisement. Und dann bist du bereit für eine Züchtigung. The first form of chastisement. Das, und zwar für die erste Art der Züchtigung. It is corrective chastisement. Das ist eine korrigierende Züchtigung. And that's when God steps in. Da ist es, dass Gott hineinkommt. By allowing something, indem er etwas zulässt, that he could have prevented, welches er vielleicht abwenden hätte können, but he did not. Aber er hat es eben nicht gemacht. See, there's the forbidden will of God. Da ist dieser verbotene Wille Gottes. There's things that God will never allow in our life. Da gibt's Dinge, die wird Gott niemals zulassen in unserem Leben. And when we get to heaven and we realize how many things God did not allow in our life. Und wenn wir dann in den Himmel kommen werden und sehen werden, wie viele Dinge Gott niemals zugelassen hat in unserem Leben. The forbidden will of God that we will never know about. Also dieser verbotene Wille Gottes, der ja von dem wir niemals was wissen. Because God said no. Weil Gott einfach gesagt hat, that nein. Will not come into their life. No. Nein, das geschehen no. deren no. Leben nicht. No. No. Nein. He's protecting us. No. Nein, er beschützt they uns. Will not meet that person. No. Nein, diesen Menschen no. soll er nicht treffen. No. Nein. God's protecting us. Gott beschützt uns. He's forbidding things to come into our life. Und er lässt es nicht zu, dass gewisse Dinge in unserem Leben sich But then he lets something in. Aber dann lässt er etwas rein. Because he wants to remove something. Weil er etwas wegtun möchte. He wants to deal with this evil. Er möchte mit diesem Boshaft, mit diesem Bösen einfach an dem handeln. If we repent of our sin, und wenn wir umkehren von unserer Sünde, 1. Chapter 1, verse 9, 1. Johannes 1, 9, confess your sin, bekenne deine Sünde, he is faithful and just to forgive us, wenn du sie bekennst, ist er treu und er vergibt and uns cleanse us. Und reinigt uns. He will not chasten us for what we have confessed. Also er wird uns nicht um der Dinge willen züchtigen, die wir bekannt haben. We're clean. Da sind wir rein. That's why we should be confessing every day. Deshalb sollten wir jeden Tag diese Bekenntnisse sprechen. I'm clean. We don't want God preparing a fish. Wir wollen nicht, dass Gott einen Fisch für uns vorbereitet. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. 1. Korinther 13, 4. What is the first characteristic of love? Welches ist die erste Charakteristik der Liebe? It suffers long. Sie ist langmütig. God suffers long with us. Also Gott ist langmütig mit uns. And because we think nothing's happening, und weil wir uns denken, ja, da passiert ja we nichts, continue in evil. Fahren wir fort mit unseren bösen we have a Dingen. Secret lifestyle no one knows about. Wir haben einen geheimen Lebensstil, den keiner kennt. We're not confessing it as sin. Und wir bekennen das nicht als Sünde. We are secretly guarding it. Wir schützen das im Geheimen. We're secretly guarding it. Wir schützen das im Geheimen. Lost my train of thought. But God sees it. Aber Gott sieht das. God suffers long. Also Gott hat Langmut und er wartet. And he waits. Und er wartet. A year, two. Ein Jahr, zwei Jahre. Three years. Drei. And we think. Und wir denken uns. I'm fine. Na, mir geht's gut. Where is God? Wo ist denn Gott? This is Babylon. Das ist Babylon. That I have built. Das ich gebaut habe. And as the word was still in his mouth. Und wie er noch diese Worte aussprach. Chastisement fell on King Nebuchadnezzar. Kam auch schon die Züchtigung über Nebukadnezar. And 7 years he was in the wilderness. Und 7 Jahre war dann in der Wildnis. Living like an animal. Und lebte dort wie ein Tier. Because God had arranged it. Weil Gott das so arrangiert hatte. And keep Jonah 1:17 in your mind. Also haltet Jonah 1:17 in Gedanken. When you are alone, wenn du alleine bist, and when you are confronted with your life, und wenn du deinem Leben gegenüberstehst, that you know is not pleasing to God, von dem du weißt, dass es Gott nicht gefällt, God suffers long, aber Gott ist langmütig, but he will prepare a big fish, aber wird einen großen Fisch that you cannot get out of. Und von dem kommst du nicht raus. He will bring us to the depths, er wird uns bis in die Tiefen hinunterführen. To repentance, bis hin zur Umkehr, zur Buße. Because he loves us. Weil er uns liebt. He will deliver us from ourselves. Wird er uns von uns selbst befreien. Now we can have one of two responses. Nun, eine der zwei möglichen Reaktionen können wir zeigen. We can humble ourselves before God. Wir können demütig werden vor Gott. He will lift us up. Und er wird uns dann erhöhen. If you read Jonah chapter 2, also wenn du Jonah Kapitel 2 and liest, you read the prayer of Jonah, und das Gebet von Jonah from the liest, stomach of the fish, vom Inneren des Bauches he says, I have seaweed wrapped around my head. Er hat diesen ganzen Seetang um sich herum. Oh God, hear me. Oh Gott, oh bitte God. Hör mich. He's in the stomach and he's somewhere down under the water deep below. Er ist irgendwo ganz tief unten im Wasser. Ganze im Bauch three days and three nights, drei Tage, drei over Nächte, 72 hours, 72 Stunden, he is in this fish praying. Ist er da drinnen in diesem Fisch und and betet. Then he repented to God. Und dann kehrte er um. And God commanded the fish to spit him out. Und dann heißt es, Gott befahl dem Fisch, ihn auszuspeien. Wow. Be careful. Be careful, every single one of us. Also achtet auf das, jeder einzelne von uns. Because God can prepare such a situation. Weil Gott kann solche eine Situation vorbereiten. Each one of us. Bei jedem einzelnen. We will not be able to escape it. Und wir werden dann nicht in der Lage sein, dem we zu entkommen. We can get on a ship and try to flee. Wir können auf ein Schiff steigen und versuchen wegzufahren, zu fliehen. Even the sailors on the boat can try to save us. Sogar die Segler dort auf dem Schiff, die können versuchen, uns and zu say, retten. No, don't throw them over. We'll throw everything else over. Und die Schiffsleute sagen, nein, werft ihn nicht hinaus, sondern wir werden alles andere zuerst wegwerfen. And the storm will only get stronger. Aber der Sturm wird nur noch stärker werden. We cannot escape God. Wir können Gott nicht entkommen. Hebrews chapter 12, Hebräer 12, verse 26, in Vers 26, God is a consuming fire. Gott ist ein verzehrendes Feuer. We cannot escape him. Wir können ihm nicht entkommen. He loves us too much. Und er liebt uns zu sehr. He loves us too much to leave us in sin. Er liebt uns zu sehr, um uns in der Sünde zu belassen. If we confess, und wenn wir bekennen, we are clean. Dann sind wir gereinigt. You can confess 100 times a day. Du kannst hunderte Male am Tag deine Sünden bekennen. The problem is this. Aber das Problem dabei ist, do we have enough humility to keep confessing? Haben wir genug Demut, um immer wieder zu bekennen? Because as we humble ourselves, weil indem wir uns again, demütigen, and again, immer wieder and again, und immer wieder, and again, und it nochmals, seems to get more difficult. Dann scheint es immer schwieriger zu werden. The question is not whether God's mercy will run out. Die Frage stellt sich nicht, ob die Barmherzigkeit Gottes ausreicht. The question is, will your humility run out? Sondern ob deine Demut ausreicht. Sin is a dangerous thing. Und die Sünde ist eine gefährliche You're Sache. Always confronted with it. Und wir sind ständig mit ihr beschäftigt. We need to confess it, und wir müssen das bekennen, bring it to God, vor Gott bringen. Be honest about our sin. Und ehrlich sein in Bezug auf unsere Sünde. We'll never be sinless. Wir werden niemals ohne Sünde sein. We don't focus on being sinless. Und wir konzentrieren uns auch nicht darauf, jetzt sündlos zu sein. We focus on being honest. Sondern wir konzentrieren uns darauf, ehrlich zu sein. And then we will sin less. Und dann werden wir weniger sündigen. So, number one. Also Punkt 1. God corrects us. Gott korrigiert I have, uns. I have three more, but my time has run out. Es sind noch drei weitere Punkte, aber die Zeit reicht nicht. I would go through all four, but I won't. Next week. Ich habe gedacht, ich komme durch alle vier, aber das machen wir dann nächste Woche. We'll continue. Da werden wir weiter tun. So number one, just to wrap up. Also um das noch einmal abzuschließen. God loves us. He loves us as we are. Gott liebt uns so wie wir sind. But he will not leave us as we are. Aber er belässt uns nicht so wie wir sind. He is going to prepare us. Er bereitet uns vor. To inherit a blessing. Um einen Segen zu erben. If we understand this, und wenn wir das begreifen, then we endure through the situations of life. Dann werden wir durch diese Lebenssituationen hindurchkommen. Understanding that this is for me. Und werden verstehen, dass das God zu unserem is for Guten me. Ist. All this is going to work to the good. Gott ist für mich. All das wird zum Guten and zusammenwirken. Suddenly, if I understand that God is using this, und wenn ich verstehe, dass Gott das verwendet, I have a change of mind. Dann habe ich einen Gesinnungswandel. It makes all the difference in the world. Das macht einen Riesenunterschied. Okay, I get it. Aha, jetzt habe ich es begriffen. God is preparing me for something great. This is training. Gott bereitet mich vor auf etwas Größeres. Das ist eine Ausbildung. I'm lifting weights. I'm being prepared. Das ist wie wenn ich Gewichte stemme. Ich werde vorbereitet. I understand. Okay. Ah, jetzt verstehe My father is training me as a son. Also mein Vater bildet mich aus als Sohn. And then I begin to give thanks. Und dann fange ich auch an, Dank zu sagen. Thank you. Danke. And I'll close with this. Und ich höre mit dem auf. When we begin to thank God, wenn wir anfangen, Gott zu danken, for the difficulties of our life, für die Schwierigkeiten unseres Lebens, everything changes. Dann wandelt sich alles. And suddenly I am so close to my Father. Und plötzlich bin ich meinem Vater so nahe. Father, I thank you that I can't find a job right now. Thank you. Vater, ich danke dir, dass ich jetzt gerade keine Arbeit finden kann. Thank you. I just thank you. Ich danke dir einfach It's dafür. Difficult, but I'm being trained. Ich meine, es ist schwierig, thank aber ich, ja, ich werde da you ausgebildet. You will prove yourself faithful. Thank you. Du wirst dich als treu erweisen. I thank you danke. For my difficult husband. Thank you. Ich danke dir für meinen schwierigen Ehemann. Thank you. I just thank you. Thank you. Ich danke dir einfach dafür. Danke. For everything give thanks. Für alles gib Dank. Ephesians 5:20 for everything. Epheser 5:20 alles gibt Gott Dank. I don't know why I'm thanking you yet. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich dir danke. For my difficult husband, but für meinen schwierigen Ehemann, aber by faith, I'm thanking you. Naja, im Glauben tue ich's. It's got to be for a reason. Es muss irgendeinen Grund haben. At least to learn endurance, there's got to be many reasons. Zumindest dass ich Ausdauer lerne oder Geduld. Und im Glauben beginnen wir zu danken. Because God is more active than we could ever imagine. Weil Gott aktiver ist, als wir es uns wohl vorstellen können. We'll continue next week. Nun, wir werden nächste Woche weiter read tun. Hebrews chapter 12, aber lest Hebräer 12 in the different versions, und auch in verschiedenen Versionen. Saturate it into your heart. Lasst es einsickern in euer Herz. So number one, God wants to remove things out of my life. So Gott möchte Dinge wegtun aus unserem Leben. Let's pray. Ja, Punkt 1. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. For your love. Für deine Liebe. You love us as we are. Du liebst uns so, wie wir sind. But you're not going to leave us there. Aber du lässt uns nicht dort. Because you've planned a blessing for us. Weil du einen Segen für uns geplant hast. That is eternal. Der ewig ist. Begins on earth. Er fängt hier auf der Erde an. And goes into all eternity. Und geht hinein bis in die Ewigkeit. Thank you. Danke. And maybe you're here this morning. Und vielleicht ist jemand hier heute. You're visiting for the first time. Und Sie sind zum allerersten Mal hier und besuchen if you died den Gottesdienst today. Where would you go? Aber wenn Sie heute sterben, wohin kommen Sie dann? Have you ever received God's love into your heart? Haben Sie jemals schon die Liebe Gottes in Ihr Herz aufgenommen? Have you ever thought about the fact that Jesus Christ died for you? Haben Sie jemals über diese Tatsache nachgedacht, dass Gott Jesus Christus für Sie gestorben ist? On a cross. Am Kreuz. Because he loves you. Weil Sie liebt. And he purchased you. Und weil Sie erkauft hat. He paid for your sin. Er hat für ihre Sünden bezahlt. To give you life eternal as a gift. Um ihnen das ewige Leben als Geschenk zu geben. Pray with me a very simple prayer. Ja, dann beten Sie mit mir ein ganz einfaches Gebet. But speak it out. Sprechen wir es aus. Quietly. Ganz leise. God in heaven. Gott im Himmel. Would you be my father? Möchtest du mein Vater sein? Would you come into my life? Kommst du in mein Leben? And open my eyes? Und mir öffnest du mir die Augen? Forgive me of my sin. Vergib mir meine Sünden. I want to be your son, your daughter. Ich möchte dein Sohn, deine Tochter sein. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. I pray. Ich bete. Just say these words. So sag diese Dinge einfach. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Fill me. Und erfülle mich with your love. Mit deiner Liebe.